Frauen sind so süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack, so geht es Tag für Tag. Das ist nicht mein Geschmack, ich lasse meinen Körper schwarze Pinsel und fahr nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage mein Feigenblatt mit Muscheln und geh mit ner Fidschi-Puppe kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidsche, will ein Fidsche sein. Schwarz bepinseln und fahr nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ah, ach, wie ich mich freu. Ich trage mein Feigenblatt mit Muscheln und geh mit der Fidschi-Puppe kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin der Fritsche, will der Fidsche sein.